Nee. Wiedersehen. Das auch noch, wo es hier so aussieht. Ja. Dann werde ich mal lieber gehen. Ja. Also, Arti, Herr Doktor. Auf Wiedersehen, Frau Wolf. Arti, auf Wiedersehen, Herr Doktor. Nee. So was Dummes. Warum tue ich bloß mit dem Holz? Wo tue ich das nur hin? Was die Kitten nicht gleich ins Feuer stechen.